Heute Morgen um 4.11 Uhr, als ich von den Wiesen zurückkam, wo ich den Tau aufgelesen habe. Reinhard Götz, Jeff Koons, Stück. Wir danken Mercedes-Benz für die freundliche Unterstützung. Nichts macht so frei wie die Sprache der Literatur. Des Sommers ist ja, verlaufen. Viel eher, ich möchte sagen, Dritter Akt. St. John the Baptist, New York, 1989. Dritte Szene. Palette. Da kommen wir nicht rein. Ich komme da rein. Echt? Na klar, komm. 17 Mark bitte. Für beide? Nee, für einen. Für beide bitte 33. 33? Ja, genau. Bitteschön. Stempel. Oh, nö. Viel Spaß. Vielen Dank. Das ging aber schnell. Und jetzt? Bisschen eng. Ist das schön. Wir wollten uns schmutzig machen beim Malen. Wir wollten die Letzten sein. Ich wies in meiner Rede auf die Bedeutung dieses Zeremoniells hin. Schon toll, so voll, so viel, so leicht. Beschmiert mit mir, zerkratzt, ganz heiß. Die weiten Schriften eingeniedet, die hohen Lieder abgestimmt, jetzt ausverstaut, entsaut. Betaut. Weiß nicht, wie falsch, wie wenig ohne. Weiß nur die Farbe und den warmen Mantel. Weiß deine Frage gegen Ende und nicht den Bruch im Klaren, die Verschiebung. Wir gehen kurz, wir liegen, wir träumten, trinken, trieben. Die Steine an der festen Wand, die Augen Stahl und hart auch die Gesichter, irgendwie zu hart. Kommt drüber, er auch sie in ihr Gewölle. Zum Teppich an der Schnur. Weicht aus ins Weichere der Flüssigkeit, nimmt neben sich die leise Haut, baut Bild und Form aus Plastilin. Den Streit ermüden, böse Sachen tilgen, den Glanz abwaschen mit betrübten Sorgen, den Trotz kaputten und die Strenge wecken, das so Erweckte wegverstecken, dann ausentleiben und besorgen. Jetzt alte Struppen drüber decken, und mit der Schade ausgelaubt im Herbst verbinden. Ich kann, mir fehlt, ich soll in Milde von hinten eine Welle wahren. Schon sowas wie. Und dann? Betraute Aufsicht, unbehütet. Bumm. Genau. Bum, bum, bum, tschap, bum. Ist lustig. Schon irgendwie, oder? Schon. Tanzfläche. Aufgewühlt und sehnsüchtig. Verdroschen, verprügelt. Verhauen. Im Wind gehüllt. Am Arsch vorbei. Dem Mond versprochen. Geschlossen. Hier offen. Da rein. Jetzt raus. Im Weh. Am Ach. Vor lauter Au. Ach, was. Wir reden über Technik, Grafik, Bau, Konzept der Konkretion, Kritik an Politik, die Größe, welche Sprache, welcher Sinn, Debatte, Diskussion, Methodenstreit. Wir sind nicht sehr präzise, das steht fest. Es geht um ein Probieren, im Tasten und Verwerfen, um Zukunftsakte, im Moment der Gegenwart. Um etwas also, was wie kommt, wenn wir uns so und so nach dahin öffnen. Wollen wir noch was nehmen? Oh. Was haben wir denn noch so da? Alles eigentlich. Echt? Ja. Ah. Und jetzt? Was meinst denn du? Keine Ahnung. Wie bist denn du so drauf? Ja, tja, weiß nicht. Lass mal dahinter gehen. Gute Idee. Ich bin aber gar nicht richtig in ihn verliebt. Ich finde ihn halt süß. Er fasst sich gut an, erst ein bisschen gucken, dann ein bisschen küssen und dann sieht man ja, ob es das bringt. Und wohin das führt. Vielleicht ist man ja auch nur ein bisschen scharf auf irgendwas. Das wäre doch auch was Schönes, oder nicht? Labor, Proband, Versuchsaufbau, das Ex-Experiment mit Kitzel und dem Himmel. Katze, Spielzeug, Frau. Was? Wo? Ich komm gleich nach. Geh schon mal vor. Ich bin schon ganz nass. Gott sei Dank. Die Tür ist die Schrift. Bum, tschap, bum, bum, tschap, bum, tschap, bum, bum, tschap. Kippen und Asche, Dreck und Beton, Schuhe und Stiefel, Füße und Frauen. Männer und Beine, Hose und Hemd, Haare und Hose, lose die Last. Nochmal von vorn. Bum, bum, bum. Kippen und Asche, Dreck und Beton, Schuhe und Stiefel, Füße und Frauen. Männer und Beine, Hose im Hemd, Haare und Hose, lose die Last. Bestens genau. Wie bitte, was? So böse? Nicht böse. Sohlen und Leder, Techno und Peitsche. Drogen und Latschen, schick. Gib mal das Koks. Willst du schon gehen? Lass mal hier kiffen. Peter und Peter. Gabi, Jasmin. Schlappe von gestern. Die war echt geil. Noch was? Wieso denn? Bis dann mal, bis morgen. Noch einen Baum. Und dann an die Bar. Die Wand. Und er sieht vor sich, noch nie gemalt, so oft gesehen schon, ein Bild dieser Verbindung in Bewegung, schattig, dunkel, trotzdem völlig klar. Gestalten der Struktur. Ein Bund und etwas bisschen Nacktes. Ein Auge und ein Blick. Gedanke einer Gier. Zähne, die Lippen, die Farben dazu. Gedacht nur die Farben. Wortlos zuerst. In Worten gedacht schon. Die Worte dazu. Gefühl für Verhältnis, Distanz und Gewolltes. Gespiegelt im Lichtschlag. Im Weg ihrer Hand. Verstehe nicht. Verstehe. Moment mal, von vorne. Noch einmal konkret. Die Wand mit den Schatten. Abstraktes Gemisch. Die Mischung ganz echt, das echte Normal. Die Tat und der Plan, der Körper, die Absicht. Und wie zeigte sich die Absicht? Der Takt ist gebrochen, bricht sich im Kopf. Der Sound stört die Brechung, will Logik und Lied. Das Wippen, der Rhythmus, abstrakt ein, ja was? Die Korrespondenzen und diese Geschichten, das muss doch zu machen sein in einem Bild. Und immer, und dann? Ja eben, genau. Was dann? Das da natürlich, dann dies. Er sieht das da vor sich, genau. Wer nichts wird, wird Wirt. Gesang vom Kummer. Gebet an die Nacht. Gefügt in die Jahre. Betrübnis bedacht. Hey Leute, Folgendes. Ich bin der Erfinder von dem allen hier. Vergangen. Verhangen. Verstört und beseitet. Verfehlt deine Kleine, gesungen, vertraut. Jetzt wie sie. Erlebt es. Auch nicht schlimm. Getan es. Auch Spaß. Wir gehen. Rufen. Wir drehen uns um. Und du. Und du auch. Gesang an die Nacht, gebrüllt gegen Kummer. Du auch. Getankt auch. In einem. Wie sie so waren mit Haaren, erfahren sie so. Entschuldigung, nur Stammgäste heute. Wagner, mein Name. Macht ja nichts. Ich bin angemeldet. Wo? Hier. Können Sie mal gucken? Wie war der Name? Wagner. Wagner? Ja. Tut mir leid, habe ich nicht da. Das gibt es nicht. Wieso? Ich glaube, ich stehe da. Ja, wissen Sie, das glauben viele, aber Sie stehen hier nicht. Das kann nicht sein. Das ist aber so. Können Sie jetzt mal bitte die Kasse freimachen, dass die Leute rein können? Alles Stammgäste oder was? Ja, wenn Sie es genau wissen wollen, Herr... Wagner. Wagner, Sie widern mich an. Und bleiben einfach deshalb draußen. Das werden Sie bereuen. Presse? Von Burda? Von Springer? Das ist ja geil. Und jetzt hauen Sie mal ab hier, bitte. Sie stören mich nämlich bei der Arbeit. Nicht, dass er denkt, das müsste jetzt alles großartig wiederholt werden oder widerlegt. Im Gegenteil, das wäre ja lächerlich. Das wäre ja furchtbar. Ich dachte mehr... Er dachte mehr an eine Art Abbild der Lage. Referenz der Kaputtheit dieser Zwischenreihe dazwischen. Auch ohne, dass er jetzt so ganz genau sagen könnte, was, wie genau und was folgt daraus. Untergegangen sein im Dauern. Stimmt, falsch. Und jetzt? Die Zuweisung von Zuspruch, wo man heute sagt, sich sagen muss, mein Leben damals, ich und heute. Wie ich, wenn ich, ohne dein. Und dann, was heißt das also, diese Ichigkeit, dieses Daheim? Also ich, Ein Also gegen diese Restrealität so. Wobei ja eh klar Wirklichkeit hier steht für Rot und Rotinstanz. Als großes Buch, das sein Geist ist, in echt. Und dann? Dass man danach so irgendwie, vielleicht auf eine Art, die... Oder doch eher andersrum vielleicht. Mal schauen. Gut, die Idee. In diesem Sinn. Die Güte des Geschwafels in Anbetung der Fleischlichkeit. Erzähl mal kurz. Erzählt dir diese eine Szene, wo dann die Frau zum Künstler sagt? Herr Künstler, eine kleine Frage. Bitteschön. Was kann ich für Sie tun? Es geht um das Gespräch mit Vasen. Das Interview... Sagt er? Es geht um was? Um das... was? Mit Blasen? Mit Blasen. Finde ich jetzt fies so irgendwie. Das muss doch nicht. In diesem Sinn? Muss das denn sein? Eindeutig nein. Erzählt, betrinkt, getanzt vor vier. Das Bier. Das Bier. Geschmier, verlier. Wie bitte was? Und wer mit wem? Vier Bier. Genau. Vier Bier. Vier Bier. Schön, wie du schaust. Wie du ausschaust. So schön. Wie du lachst. Wie du redest. Total angenehm. Deine Zähne so weiß. Deine Nase so hübsch. Deine Worte, dein Ding. So niedlich. So süß. So heiß. So fair. Was denn? Dein Sex. Deine Brüste. Dein Arsch. Und das alles. Dein Leuchten, dein Denken so. Komm, raus hier. Sofort. Weg hier. Von hier? Mit dir. Mit mir. Zu mir. Zu dir, zu dir. Mit dem Liberalismus einlassen. Das bedeutet, wie gesagt, liberale Demokratie. Liberale Demokratie. Ja. Ist das vielleicht das Zauberwort? Erster Akt. If I could melt your heart. Madonna. Erstens. Im Bett. Konzeption. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Mein Gott, ist das geil. Stimmt. Genau, stimmt haargenau. Glaubst du, man könnte sich jetzt schon belügen? Wieso denn lügen? Ob man jetzt schon lügen müsste bei einer falschen Frage. Was für eine Frage denn? Ob du mich jetzt im Moment schon anlügen würdest. Aber wieso denn? Obwohl wir gerade erst... Komm, Schatz. Bitte, ich muss das wissen. Schau, ich zeig's dir. Sie poppen. Sie ficken. Sie tun es. Sie machen's. Wie war das da eben? Sie poppen und ficken. Sie tun es. Sie lachen. Ach so, ja, genau. Sie machen es sich und sie macht es sich und sie macht es ihm und sie kommen zusammen hier. Sie halten sich fest. Und tun es dann wieder und wieder und wieder. Sie poppen, sie ficken, sie schreien und lachen. Es läutet. Sie schweigen. Sie harren. Sie lauschen. Sie flüstern. Ich liebe dich. Und ich dich auch. Sie lachen. Sie finken. Sie küssen einander. Geliebte. Geliebte. Es läutet. Es läutet jetzt Sturm. Hey, Arsch! Wir ficken so laut, wie wir Lust haben. Depp. Sie schreien und lassen es krachen und lieben sich wieder. Mein Gott, ist das geil. Sie machen es wieder. Sie ficken. Sie poppen. Sie tun es. Sie lachen. Sie sind schon so fertig, dass fast nichts mehr geht. Sie tun es. Sie atmen. Sie halten sich fest. Sie nennen es Liebe. Sie singen vom Glück. Altes Lied. Wund geküsst in den Morgen, mit Pusteln und roten Flecken überall im Gesicht. Heller Wind, tolle Wolken am Himmel, alles ganz schnell. Mit dir wollte ich ja schon lange in mein Bett. Ich kannte die gar nicht. Ziemlich lässig für einen ersten Satz. Du lachst. Du schaust schön aus. Mit deinen Haaren am Kopf. Unten ein Turnschuh. Silbrig winkt mir dazu. Schön. Unglaublich schön, wie sich das alles anfühlt bei dir. Was du machst, wie du bist. Im Körper, von innen her. Schön. Es geht ja um die Sicht aus einer allgemeinen Perspektive, um das, was jeder kennt und in sich hat, auf irgendeine Art. Wir schreien, sind untergeblich, wir lachen, fragen einander, warum. Alles ist nass. Überall. Alles tropft. Im Gesicht und die Scham. Ein Wahnsinn. Wahnsinnig schon. Im Morgengrauen dann andere Gesichter. Licht aus und dämmern. Der Tag kommt zerhauen hoch. Ich dusche, du liegst noch im Bettchen. Am Bauch? Allein jetzt. Rauslaufen hier, das Programmheft holen, an der Himmelspforte. Wo? Dass ich dich liebe. Ich komme zurück, da stehst du wieder angezogen. Eine Frau. Und ein Mann. Mann und Frau. Schön. Der Abschied. Im Aufzug nach unten. Auch wieder schön. Toll. Jeder für sich jetzt. Wund geküsst in den Morgen. Mit Pusteln und rot gefleckt im Gesicht. Der Wind. Der Bote für die Liebenden. Und neue Ideen natürlich. Für alles. Wir schauen hoch. Die eiligen Wolken. Wir wollen. Wir werden. Wir können. Wir sollten. Sie rauchen. Geschichte der Angst. Erzählung vom Hass. Bericht einer Eifersuchtsszene. Weil ich dich liebe. Weil ich dich fürchte. Weil ich dein bin. Ganz leichte Sätze. Weil du da bist. Weil ich dich spüre. Weil wir sind. Beginn einer Sache im Nahen und lange Dauer der Hoffnung. Weil wir... Ich weiß nicht. Die Worte, die Lippen, die Augen, die Stirn. Weil ich dich liebe, Geliebte. Weil ich dich sehe, Geliebte. Geheilt und geteilt. Gemacht und geglückt. Gesehen. Geschehen. Geliebt und gesagt. Weil du mich. Und ich dich. Weil... Und rauchen und reden. Die Zähne, die Lippen, die Farben dazu. Gedacht nur die Farben, wortlos zuerst. In Worten gedacht schon die Worte dazu. Gefühl für Verhältnis, Distanz und Gewolltes. Gespiegelt im Liedschlag, im Weg ihrer Hand. Sie reden. Die Mutter hat die Stimme der glücklichen Kindheit. Erzähl es noch einmal. Wie war das damals? Ich kann mich an Ruhe erinnern, an Normalität und Ernst, an ein wunderbar stetiges Gehen und Kommen der Tage. Angenehm. Wie in keiner anderen Familie, die ich jemals sah. Die Ruhe eines absolut unspektakulären Interesses auf einem. Eine Freude an allem, was man erlebt und zu erzählen hatte. Ich kriegte Rat von der Mutter und sah die Botschaft ihrer Gesten. Ich sah ihr Wissen, ihre Schönheit und ich war so... Wurde ihr Gesicht? Der Wahnsinn des Vaters. Produktion. Eine Hektik. Eine Blindheit für Soziale. Ein Aussprechwahn, ein Du-Terror in Permanenz. Ein hochgepitchter Irrsinn jedem noch so klitzekleinen Minimaldetail entgegen. Ein Nein. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Dunkelblau. Schönste Farbe der Welt. Botschaft kommt vom Schwesterlein. Jede Taubenfeder, die ich finde, jeder letzte alte krumme Stein, ein Faden, Stoff, ein Fetzen, ein Stück Ast, ein Blatt, ein Halm, ein Blütenrest von vor paar Jahren, alles nicht Beachtete und nicht Bedachte, soll in ihrem Kosmos der Gekrümmten König sein und Königin. So wirr gesucht, so hart gefunden, so panisch aufgeschreckt. Jedes Blümlein, Schwester dein, und Gruß von dir in unser Leben. Jede Taubenfeder, die der Wind schickt, kommt als Trost vom Schwesterlein. Und ich sah in den Augen des Kindes eine neue Welt geboren werden. Kurz. Dann war das weg. Alles war hart, alles tut weh. Ich wurde lustig und frech. Gemein und verschlagen. Ich war jetzt böse. Konnte schon schwimmen. Abends dann Scham, Gebete im Bett. Die Psalmen. Schuld. Und Härte des Glaubens. Kein Schultag, der nicht ein Vergnügen war. Das Lernen erlernen. Entschuldigung, ich fand das toll. Von lauter Fremden sich Sachen sagen lassen dauernd? Und Fremde auch noch sehen. Ganz aus der Nähe, jeden Tag. Freundschaften. Freunde. Jungs, Jungs, Jungs. Geliebt werden und mehr als das. Eine Leidenschaft wecken, im bewunderten Freund, Hand in Hand gehen wir einher, heimlich. Es kann jetzt beginnen. Alles ist da. Komm. Ich da etwas heraus, dass die Demokratie am Islam oder sagen wir mal am Islam in arabischen Ländern scheitern muss? Draußen ist der Blick in eine schöne Gegend. Freund, Freund, Freund. Brecht. Drittens. Die Gebückten vom Görlitzer Bahnhof marschieren auf. Erste Szene. Vor der Palette. Was wollen die denn hier? Wo? Da! Keine Ahnung. Die wollen hier rein. Quatsch! Doch, schau! Geh mal weg, du Penner! Lass mich mal durch hier, du Arsch! Willst du eins in die Fresse? Wie bitte? Was? Das kannst du haben. Hier, bitte! Er tritt ihn nieder. Er haut ihn kaputt. Er tritt auf ihn ein. Er schreit und er röchelt. Am Boden liegt ein Einkaufszettel, in Prollhandschrift verfasst. Es stehen da die Worte drauf: Im Schlaf, am Grab, die Totenfeier. Kartoffel, Eier, Käse, Wurst. Was liegt denn da am Boden? Ein Einkaufszettel liegt am Boden. Und daneben liegen die kaputten. Menschen, Sachen, Sehnsüchte. Das Schicksal. Schuld und Hundescheiße. Hundescheiße? Und da, wie nennst du das? Auch Hundescheiße? Ist das nicht... Ein Toter. Ja, ein Toter. Aha. Nee, eher ein Betrunkener. Ach so. Ein Fixer und ein Penner. Klar, ein Punk und sein Hund. Lass mal da hinsetzen. Gute Idee. Kaputt in dieser Erde! Steht auf! Erhebt euch! Hier gibt es was zu trinken. Hat der Kosmos einen Sinn? Von der Hölle her gesehen. Schwer zu sagen, was meinst du? Ich dachte, die Hölle will so dazugehören, ganz normal, weißt du? Zum sogenannten Kosmos. Dass wir das praktisch sind. Du meinst das Universum aller Qualen? Wer bist du? Ich bin's. Finde ich gar nicht. Moment mal, das ging mir jetzt zu schnell. Dann kommt die andere dazu. Sie sagt, sie sei so rau. Ach echt? Tut das denn weh? Er nimmt die Puppe. Sie ist jetzt 11. Er findet das toll. Er hat einen Finger. Das ist doch eine schöne Sache. Gefall ich dir? Und wie, mein Schatz? Mach mal die Beine breit. Dann schaue ich kurz genauer nach. Oh ja, toll. The rhythm, the message, the color, the funk, the music, the city, the sound of words, the concept, the art, destruction of time, the echo, the dark, the mean and the dirty, the true and the real and the slow, the fuckers, the suckers, the dick and the pussy, the sex and the flesh, the kiss and the yes, the color, the funk, the music of words, the words of the words, the music of time, time, time, of time, time. Time, time, time, time, time. Natürlich, ich weiß, was du meinst. Er nimmt sie bei der Hand und führt sie zur Seite, die Hände am Hals. Er hat ihr die Kleider. Sie ist schon so warm. Dann wird sie blau. Er hat sie. Sie kann nicht. Brutal irgendwie. Schon, aber passiert. Er behauptet also, er hätte alles das erfunden hier. Er hätte das gemacht. Er sei der Erfinder und verantwortlich dafür. Er nehme das auf seine Kappe. Alle mal herhören! Er bitte kurz mal herzuhören. Alle. Alle! Hey Leute, Folgendes. Ich bin der Erfinder von dem allem hier. Echt? Ja? Er hätte also beispielsweise früher mal ein Ehepaar erfunden. Schon länger her natürlich. Ob sie das nicht gewusst hätten? Auch die Stütze wäre von ihm. Sogar Mercedes, Benz auch. Er habe die ganzen Abgeordneten gemacht. Die Börse und das Geld und so. Ja, echt. Das hätte ihn auch ganz schön mitgenommen alles. All die Jahre, ja. Ich habe auch das Bier erfunden. Er hätte auch das Bier sogar erfunden. Die Zigaretten und die Farbe Grün. Auch die dazugehörige Partei. Die Wahlen und so, alles das, das Ganze hier, in seinem Kopf erfunden und erdacht. Was er für Lasten trage, da im Inneren, in ihm. Ihr glaubt mir nicht! Sie wären still jetzt, gut. Sie würden ihm nicht glauben, schon okay. Zum Beispiel auch das ganze Recht? Zum Beispiel auch das ganze Recht. Von wem? Genau, von ihm. In ihm erfunden, hier. Er sei am Ende. Ja, wer solle das ertragen? Alles. Ihr macht euch ja nur lustig. Sie würden schon noch sehen. Auch er da wäre auch so einer. Der da. Er du, auch. Und du. Und der auch. Und du. Genau. Und du auch. Auch die anderen wären von ihm. Er da zum Beispiel. Er. Aha. Er stiehlt ihm die Jacke. Er klaut ihm das Geld. Er schnappt sich das Piece und lässt es verschwinden. Ich bin der Herr hier. Er wäre der Herr hier. Ja. Das alles hätte er so eingerichtet. Weise als der liebe Gott. Aha, aha, gib mal eine Kippe. Gib mal Feuer. Kippe, Achtung. Hey, hey. Er tritt ihn nieder. Hau die zusammen. Er macht ihn schnell tot. Er röchelt und stirbt. So saßen sie da also da, genau. So saßen sie und tranken. Sie tranken Bier und tranken Wein. Sie hatten Fusel, rauchten auch. Sie redeten und rauchten Zigaretten. Sie kifften einen zwischendurch. Sie tranken Schnaps, sie nahmen ein bisschen Kokain, dann Heroin. Sie saßen da und fühlten sich ganz gut. Ein Bulle kam, ein netter Typ. Sie müssten bitte weiterziehen, okay? Ja klar, Kollege. Macht er keinen Kopf. Kein Akt, kein Thema, kein Problem. Sie zogen weiter, um die Ecke. Sie setzten sich an eine schöne Wand. Es war ja Sommer, schöne Zeit. Sie saßen da und redeten. Und redeten und redeten. Schau mal, wo denn? Da. Ach, der da. Was ist denn das? Der ist bestimmt ein Künstler. Sowas sehe ich. Das sieht man den an. Ich sehe sowas. Echt? Ein Künstler? Gott, du liebe Güte. Künstler? Was denn das für ein Leben? Zweiter Akt. It had the aura of a heroic and polemically creative place. Richard Meyer. Zweite Szene. Die Firma. Schatz. Ja? Ich liebe dich. Ich dich auch, mein Herz. Wollen wir? Ja, natürlich. Komm. Die Frau von der Wog ist am Apparat. Ist die wahnsinnig? Wie viel Uhr ist es denn? Kurz vor 11. Sie soll später anrufen, die Kuh. Und kannst du dann bitte das Frühstück bringen? Natürlich. Und die Zeitungen und so weiter? Klar. Ützgür. War noch was? Nee. Kleiner Scherz. Sie bringt das Frühstück. Golden beginnt der Tag. Herrlich. Neu. Leicht. Er springt aus dem Bett. Ein Riesenraum. Die Morgensonne lacht. Er lacht. Wie sagtest du so völlig richtig eben? Er hat die Zeitung in der Hand. Er setzt sich nieder, liest. Er fängt zu schimpfen an. Macht große Gesten und Gebärden. Er kratzt sich kurz am Kopf, kratzt sich am Hals. Er ist erregt im Augenblick. Moment. Er hat... Ich glaube, ich habe gerade einen Einfall. Er lacht kurz auf. Er langt sich wieder an den Kopf, steht auf. Hey, sehr geil, sehr, ja. Er nimmt Papier zur Hand. Ja. Man sieht ihn kritzeln. Man sieht die Seide seines Morgenrocks, den feuchten Glanz des Porzellans, das Schimmern der Karaffen. Man sieht die Hektik, sieht die Gier, mit der Künstler trinkt. Kaffee, Orangensaft. Er setzt die Tasse ab. Wie war das eben noch? Er tritt ans Fenster, lacht. Ich habe es. Genau. Er eilt zurück zu den Papieren. Er murmelt etwas wie notieren. Er tut's. Er denkt an Kleist. Er braucht mehr Licht, die Zeit. Er fühlt sich gut jetzt, ja. Er sieht sich selbst in einer Welt, die nun, wie soll man sagen... Ja. Man wünscht sich, dass die Künstler glücklich wären, würden. Oder etwa nicht? Dass sie so alles, auch das Schreckliche, erkennen, sehen und begrüßen könnten, um es so... Und dann... Von dort... Dadurch. Nein. Er scheint zu irren, hat sich irgendwie verrannt. Ein Zorn steigt hoch im Künstlerfleisch. Was nun? Er schüttelt sich. Er hat sich wieder. Ja. Der Künstler ist voll Tatendrang. Er freut sich seines Lebens, sieht die Gestalt des neuen Werks vor sich. Ein neues Ding, das er schon ist, das nur noch schnell durch ihn hindurch für alle sichtbar werden muss. Man sieht ihn dieses Denken denken. Toll. Ganz toll. Genau so wird's gemacht. Konzept. Der Künstler sitzt jetzt im Büro. Der Tag läuft gut. Die Akten kommen, die Assistentin bringt Kaffee. Die Sekretärin schaut süß aus. Es passt, es läuft, er kann nicht klagen. Ein Anruf kommt, von wegen Bild. Er meint... Ich spreche nicht mit Bild. Und lässt den angestellten Unterkünstler kommen, erklärt ihm neue Pläne, neue Absichten, Ideen. Die Idee zum Beispiel, die er hatte heute Morgen. Die Frage ist, wie soll das gehen? Der Unterkünstler strengt sich an. Es geht doch erstmal um die Absicht, dachte ich. Den neuen Plan, die Präzisierung, die Idee des irgendwie diffusen. Aber weiß nicht. Trotzdem. Streng schaut der Unterkünstler. Und sein Künstler kommt in Stocken. Also. Ja. Jedenfalls. Das Gespräch versandet, muss man sagen, im Abstrakten. Bleibt auch recht abstrakt, wird nicht so wahnsinnig konkret bis jetzt. Konkret geht es an diesem Morgen übrigens, wie schon gesagt. Um Ärger mit den Handwerkern, um extrem drängende Termine, um jene 7 Riesenbilder, die 5 gewaltigen Skulpturen, die neuen fertig sind seit vorgestern. Sie warten auf die Leute von der Spedition. Es geht auch um die Gästeliste für die Party morgen nach dem Großevent, die Neueröffnung der neuen Hetzler-Galerie in neuen Räumen. Mitten in der Stadt, in bester Lage. Klar, es geht also um alles Mögliche und vieles gleichzeitig, wie immer halt. Und es geht in diesem Augenblick... Um jenen jungen Mann, der jetzt den Raum betritt. Es geht um dieses große Interview. Der Künstler möchte endlich alles geben, alles sagen. Sich allen zeigen, wie er ist, wie er sich selber sieht. Er fühlt sich heute, muss er sagen, sagt er. Leider etwas, ja. Genau. Gehen wir es an. Ich bitte Sie, ich danke Ihnen. Wir könnten jetzt... Ihr Tonband läuft. Ich habe dann wurde... ist dann recht genau. Aha. Aha, aha. Danach dagegen für unser erst recht. Verstehe. Verstehe. Sie wollen, wir können, dann mussten, wir sind. Nun aber, so soll wohl. Noch schwierig. Nicht unklar, sehr gut, aber bald. Klingt spannend. Ich muss auch gestehe, verweigert. Bedankt. Ganz herzlich, ich habe. Nein, aber ich uns doch. Bis morgen. Bestimmt. So geht's doch nicht. Entschuldigung, das ist ja alles Unsinn. Das ist doch der totale Quatsch. Man kann doch nicht... Also nee, wirklich. Nee, nee. Wirklich nicht. Der Künstler haut sich auf den Hinterkopf. Der Künstler sucht in sich und findet nichts. Es ist ein Unsinn alles, was ich mache. Fehler. Der Zweifel wird Verzweiflung. Verzweiflung wird Wut, aus Wut wird Müdigkeit, Erschöpfung, Hass. Der blöde Kopf sinkt nieder auf die Hände, der Künstler schweigt. Da löst sich plötzlich was. Und aus dem Schweigen steigt im Künstler etwas Schönes auf. Der Schlaf. In ihm treten nun auf die Göttlichen. Ja. Sie sehen, den sie lieben, leiden. Ganz normal. Und nicken leicht und sagen: Bisschen noch. Ein bisschen noch. Ja, ja. Da betrat die Frau und Gefährtin den Raum, sah den Geliebten so liegen, im Hader mit sich, seinem Werk und der Welt, ging näher zu ihm hin, stand hinter ihm und schaute auf ihn nieder. Sie freute sich an ihm. Er war ihr Ding, sie seines irgendwie. Mein Schatz. Da fährt er hoch. Er dreht sich um, sie lächelt und er lacht. Gesichter, die sich aneinander freuen. Er ist der Mensch, der ihr, ihr Ding. Sie ist die Frau, die ihm seinen Ackern irgendwie, naja, erst sinnvoll und erfahrbar macht, verständlich durch die Liebe. Für sie? Für ihn. Sie geben sich einander hin. Sie küssen sich. Sie tun es. Sie lieben sich. Es kommt zum Akt, Empfängnis, Schwangerschaft, Geburt. Bei Tisch wird dann geredet über andere und die Kollegen. Der Sohn ist da. Papi. Der Sohn ist voller Fragen. Die Fragen sind dem Künstler neu. Er freut sich an den Fragen seines Kindes. Er sieht das Kind als Kapital. Er macht einen kleinen Fehler. Er macht ganz viele Fehler übrigens. Er haut mal eben auf den Tisch, der Sohn erschrickt. Der Künstler mag es nicht, wenn Kinder nerven. Er mag, dass Kinder leise sind. Und klug, gebildet, vorsichtig und zart. So sieht er seinen Sohn, wie sich mit 5. Erwachsen, fertig, abgeschlossen. Der Mensch genau, der er auch heute ist. Ein Widerspruch aus Stoff. Der Zweifel aus rostfreiem Stahl. Liebe aus Holz. Angst in Porzellan. Ein Gedanke als Foto. Ein Ideal als Gemälde. Blumen und Blüten, ganz kleine Ärsche. Sinn als Grundbegriff. Ein Punkt. Revolution aus Marmor. Ein Strich. Schönheit, abstrakt. Ich sehe dich sprechen. Schwarz-weiß. Ein großer Raum. Du, du. Mit Luft auf einmal diese, deine. Ja, ausgezeichnet. Die Stimmung stimmt. Hier. Der Künstler geht durch seine Räume. Er spricht mit seinen Leuten, er lobt sie, findet Sachen wunderbar, erwartet Korrekturen hier und da. Wir könnten diese neue Stelle hier ein bisschen heller machen, dachte ich, da auch und größer, lichter, lustiger vielleicht. Verstehe, logisch. Ziel wäre oder ist die Absicht. Ja, ja, genau. Das Tun des Machens wegpoliert. Die Spur des Werdens dabei lassen. Und einer rührt die Farbe an. Es ist ein helles Rosa und ein frisches Gelb. Es geht um einen Blütenzweig. Die eine baut aus Gips ein Tier. Es trägt auch einen Hut am Kopf. Wie auch im Übrigen der Typ am Elefant aus Stahl. Er checkt die Wirkung. Wirkt die Wirkung so? Wie ursprünglich geplant? Was war denn eben noch geplant? Moment, Moment mal, einen Augenblick. Er ruft den Chef. Hier, Chef, komm bitte kurz mal her. Wir müssen schnell mal diese Wirkung diskutieren. Der Chef kommt her. Er steht beim anderen Maler, der auch ein Bild bemalt gerade. Ein anderes Gemälde, das auch aus Farben ist. Natürlich, klar. Woraus denn sonst? Aus Leinen und aus Öl. Aus Farbpigmenten, die gemischt auf diese sogenannte Wand aus Leinen aufgetragen werden. Entsprechend einem vorher festgelegten Plan. Vom Künstler festgelegt, entsprechend der Idee, die ihn beschäftigt im Moment. Im Augenblick beschäftigt ihn die Welt der frühen Jahre, die Zeit der Schau, des Staunens und des Tastens, die Zeit von Angst und Kümmernis, Besänftigung und Trost, die Zeit, wo Worte magisch wirken können, wo Ruhe wird in einem, wenn einer ganz ruhig Ruhe sagt. Ja, davon handeln diese Bilder hier. Das ist ja richtig angenehm. Das kann man sagen. Angenehm. Die Bilder handeln nebenher auch vom Format. Ah ja. Von Größe, Gegenteil und Rückbezug auf Potentialität im Sinn von Einsicht in was Altbekanntes. Störungsfrei beseitigt sozusagen, weggemacht. Gelöscht, enticht, fixiert. Und dabei gar nicht blöd versteckt? No tricks. Geheimnis? Nein. Es geht ja um die Sicht aus einer allgemeinen Perspektive. Um das, was jeder kennt und in sich hat, auf irgendeine Art. Es geht um Menschheitsträume, die sich zeigen, einzeln, einem jeden Einzelnen, in Einzelbildern, heutig. Ja. Wir schauen selber rum jetzt, wild. Wir atmen ein und reden. Wir essen was und drehen uns weg. Wir langen Sachen an und rufen kurz mal irgendwen. Wir werden nicht verstanden. Was? Wieso? Wir wiederholen den Versuch. Wir schreien jetzt. Ich habe Angst. Ich wehre mich. Ich kann schon was. Ich baue was auf. Ich freue mich auf morgen. Es hat ja jeder was zu tun, was mit den Bildern hier rein nichts zu schaffen hat. Sein Leben hinzukriegen nämlich. Nichts zu tun haben mit Kunst. Auch den Aspekt zu zeigen. Das wäre eine vieler Horizontideen dieser Bilder hier. Nicht Kunst. Alltag, Unauffälligkeit, ganz leicht. Natürlich unerreichbar alles. Logisch. Völlig klar. Egal, die Richtung stimmt, das kann man sehen, dass die Richtung stimmt. Genau. Der Chef ist guter Stimmung. Der Tag läuft gut. Er liest was, was ihn eben interessiert. Da steht etwas von einem Steinzüchter, der Gartenfelsen schafft, aus echten und bizarren Formationen der Natur. Mit Seeströmung und Flusswassern steht da. Der Künstler nickt. Er atmet ein und aus. Er stöhnt. Ein bisschen zu viel Kunst hier, denkt er sich und sagt: Ich muss hier, sofort, dringend raus, sofort. Nur raus hier, raus! Er öffnet das Fenster. Luft strömt herein. Die Vögel kreischen wie wild, die Bäume rauschen auf. Es könnte schon sein, der Frühling kommt bald und alles bricht neu auf. Ich habe es getan. Ich habe ihn gewaschen im Wasser. Ich habe ihn bespritzt. Er öffnet das Fenster. Der Sommer. Das Gras. Er spürt das, die Hitze. Er hechelt, er läuft. Muss schauen im Rauen. Hab Haut, Augen krank. Muss gehen und suchen. Und kauern und lauern. Er öffnet das Fenster. Er riecht das Obst, bunt. Im Nachmittagslicht neigt sich der Tag und er nickt. Er sieht einen Knaben, ein Kind. Einen hübschen. Er fühlt eine Schönheit in sich von daher. Er sehnt sich nach manchem, er fühlt sich nicht krank. Er sitzt da und schaut so und sieht, dass es gut ist. Er öffnet das Fenster. Wild wirbeln die Flocken so früh schon. Ihr Vater? Ich dachte, ich darf noch. Ich muss noch. Ich sollte doch. Ach. Er sitzt da und trinkt. Er kommt von draußen. Er redet. Er schweigt. Bin arm. Bin krank. Bin hungrig. Ich kotze. Ich stinke und rauche. Spucke und rotze. Ich schreie, ich gröle, bin saugut drauf. Ich hasse euch alle. Ich finde mich toll. Ich stinke und trinke, ich spuck dich an. Ich bin schon Verbrecher. Bin Oma. bin Opa. Student. Ich bin bei der Stadt. Ich gehe zum Bund. Ich komme von zu Hause. Ich suche mir ein Plätzchen. Ich nehme noch einen Schluck Bier. Ich komme gleich nach. Ich war Polizist, bin jetzt bei der Kirche. Ich gehe nachher rüber, mir langt sowieso. Ich bete zu Gott. Ich schnarche beim Schlafen. Ich schlafe im Freien. Ich fliege. Ich denke. Ich rede beim Sprechen. Ich muss manchmal brechen. Ich knie. Ich rufe. Ich lebe. Ich spiele Schlagzeug. Ich gehe zum Grab. Ich spiele die Geige. Ich spiele Klavier. Ich gähne und rülze. Ich kratze mich am Knie. Mich juckt es am Popo. Die Finger sind eitrig. Mein Glied hängt an mir. Ich sitze am Fluss. Ich treibe im Wasser. Ich nehme Tabletten. Ich springe vom Dach. Ich gehe auf Bein. Ich hätte die Flasche. Ich habe 2 Ohren, 2 Augen und einen Mund. Hatsch, Batsch, Dispatsch. Man wird geboren, man lebt und man krepiert. Es regnet, es tropft. Ich glaube, das war's. Das war's hier. Ich pack's. Ich finde, wir gehen. Ich denke, das war's. Es geht. Es geht, es geht, es geht. Moment. Es hängt. Es hängt gerade. Okay. Momentchen noch, Moment. Noch hängt's. Es hängt. So geht's. So können wir. So machen wir. So geht's ganz gut. Sehr gut. Fantastisch. Wunderbar. Bin völlig hingerissen. Ich erst. Mensch, Mann, herrlich. Danke, gut. Ich glaube, das genügt. So geht's. Bin absolut begeistert. Bleibt so. Lassen wir. Ist fertig. Ja, das passt. Das wäre also die Skulptur hier, so in etwa dargestellt. Und sie zeigt ihn momentan im Augenblick, wie er sich eben sieht in dem Moment. Da hängt ja was an einer Hand. Ein Stück Papier. Beschrieben offenbar mit den bekannten Zeichen, die aus Worten Sinn, aus Sinn Erscheinung machen. Mit anderen Worten, ein Stück Text hängt da. Tatsächlich. Ja, und zwar die Skizze ist das. Da hängt doch echt die Skizze an der einen Hand und winkt im Wind. Skizze. Kunst. Ein Wochenende Kunst. Die Kneipe und das Atelier. Die Galerie und die Gebückten. Die Gebückten vom Görlitzer Bahnhof marschieren auf. Ein Stück. In 7 Akten. Schön knapp abgepackt. Du hast gesagt, es geht um Liebe. Du hast gesagt, es geht um Kunst. Es geht um Reden, Bilder, Melodien. Es geht um Streit und Stimmigkeit. Es geht um Menschen, die was sagen, wollen, tun. Normal. Es geht um Schöpfung und Gebärden, um Dinge, Sachen und Ideen. Es geht um Alltag, Wahrheit und Banalität. Es geht nicht sehr um Handlungen. Es wird nicht viel entschieden hier. Es wird nicht sehr geschrien. Es geht um Kummer und Melancholie. Es geht um Rhythmen, wie in manchen Liedern, um ein Gehör von Ferne her. Es geht ganz allgemein um allgemeine Worte, um Sätze sozusagen dieser Tage. Es geht um einen Augenblick, den es auch gibt im Menschenleben. Kurz, zumindest manchmal gibt es das. Es geht, so blöd das klingt, um Harmonie. Halt, stopp, lüge, falsch, im Gegenteil, es geht ums Nie der Harmonie. Lass mal zu der generellen Frage zurückkommen. Was die Überlegenheit von Demokratie heute in der Welt konstituiert. Die Überlegenheit besteht darin, glaube ich, dass... To anyone who ever invited us anywhere. Andy Warhol and Pat Hackett. Viertens. Die Eröffnung. Wie schaut's aus? Super. Wollen wir mal reingehen? Unbedingt. Es war einmal in jenen Tagen, es gab einmal vor vielen Jahren ein Künstlerglück von solchen Graden, dass der König sagte: Schafft mir diesen Künstler her, ich will ihn sehen, will ihn mieten, fragen, was er denkt und macht, wie er die Welt sieht, solche Sachen. Leute, los! Der Künstler ward herbeigebracht, er stand vor seinem König, grüßte, neigte sich und sagte: Hier, mein König, bin ich wie gewünscht. Es ist mir eine Ehre. Ich bin der Ihre. Bitte schön. Man muss sich nun den König vorstellen wie einen Menschen, der schon allerhand bedacht und viel gesehen hat auf Erden. Nicht nur das Leid, das er vermehrt verspürt. Schön, dich zu sehen. Ich freue mich so, dass wir hier sind. Ja, schön, dass du da bist. Was möchtest du trinken? Danke, ich warte noch. Ich gehe mal rein. Mach das. Viel Spaß. Natürlich. Dankeschön. Danke. Hallo. Ja, klar. Du auch? Natürlich, ja. Mensch, Mann. Ganz toll. Und wie? Ich freue mich. Ja, ja, naja. Es geht, und du? Hallo. Hallo. Genau. Gespräch. Der Kritiker erzählt, er hat gefordert, Rassismus zu verbieten. Zu ver was? Verbieten? Rassismus ist doch längst verboten. Ja, schon, aber anders. Und der andere? Verbieten ist ein tolles Wort. Das klingt so gut, das klingt nach Möglichkeit und Ändern, nach Eingreifen, nach endlich Schluss mit dem Geeiere, mit dem Gequatsche. Und so weiter und so weiter. Wie bitte? Ach so, ja, genau. Die Kritiker, die sich da unterhalten, sie debattieren diesen Text, der neulich in der Zeitung stand. Das radikal Geschriebene wird mit Gespräch zur Anekdote. Fraglichkeit wird sozusagen weich. Je mehr geschrieben wird, je mehr gesagt wird, umso... Er dagegen betone, dass zuvor alles versucht werden muss, um eine Lösung auf dem Verhandlungsweg. Wie lange nicht mehr unterstützen die Deutschen ihre Soldaten? Knapp 3000 junge Männer sind bereits in der Krisenregion. Einer von ihnen ist Wolfgang Tirrell. Ich glaube, wir wurden einander vorhin schon vorgestellt. Sie... Haben Sie eventuell Feuer? Glas Weißwein? Ein Glas Wasser? Orangensaft vielleicht? Kann ich? Danke. Bitte, gerne, selbstverständlich. Ein Fräulein geht herum und bietet Schnittchen an. Die Leute schauen aufs Tablett, sie schauen ins Gesicht der jungen Frau. Die Stimmung steigt, man trinkt und redet. Die Frage wird besprochen, wo der Künstler eigentlich gerade ist. Abstrakt gesagt, wo steht der Künstler momentan? Da, mittendrin. Am Rand vielleicht. Vielleicht auch in der Mitte, ganz egal. Der Witz ist, seine Position ist völlig frei. Völlig frei. Noch nicht einmal die Kunst bestimmt die Stelle, wo der Künstler steht. Er trägt mit dieser Freiheit nur eines noch als letzte Last, die Position des Einzelnen dem Ganzen gegenüber. Das ist das Tolle dieser neuen Position. Das ist das Tolle. Von da aus fällt der Blick jetzt auf die Bilder. Von den Bildern hier zurück auf uns. Das ist ja richtig angenehm. Was ist denn los? Was geht denn ab? Ruhe bitte! Augenblick mal bitte kurz. Danke. Das Politikum dieser Kunst, meine Damen und Herren, liebe Freunde unserer Galerie, die Sie hier sehen, einer Kunst, deren Angst und Elend in der Paranoid-Gestalt der Perfektion auftritt... Du meinst, er meint... Das heißt, er meinte eben... Das Politikum dieser Kunstherrschaften ist Angst. Es ist der Schrecken des Kindes, der hier spricht. Mit weit aufgerissenen Augen, panisch gejagt, sucht diese Angst nach Momenten des Nicht-Schlimmen, des Nicht-Kaputten, Nicht-Zerstörten. Da schau! Ein Aufatmen für einen Augenblick. Ja, klar, natürlich. Was denn sonst? Im Überhaupt und sozusagen. Keine unserer Skulpturen hier, keines dieser Bilder sagt einfach Ja zum Nein. Oder gar im Gegenteil zum Ja. Ich weiß nicht, wie soll dann... Andererseits... Und irgendwie... Nicht ohne schließlich eben doch das Ja noch einzuschließen. Dass jeder Atemzug tatsächlich tätig formuliert, das Leben selbst, der Durst, der Griff nach einem Glas zu trinken. In diesem Sinne, liebe Freunde, begrüße ich alle, die gekommen sind, wünsche einen wunderbaren Abend und freue mich, schließlich mit Ihnen anzustoßen auf die Kunst, die wir hier sehen. Prost! Meine Damen und Herren, zum Wohl. Auf Sie. Da wollen scheint's noch welche rein. Wie gibt's denn das bei dieser Enge hier? Die einen wollen raus, die anderen rein. Normal. Verzeihung. Entschuldigung, wir können Sie nicht rein. Tumult an der Türe. Geschrei, Gedränge, Geprügel. Was ist denn da los? Verdrehte Arme, verzerrte Gesichter, Brutalität in Aktion. Wir hauen aufeinander ein. Sie treten noch nach, mit den Stiefeln. Der ist schon bewusstlos. Sie schlagen den Tod. Hey, hallo, es reicht. Halt drauf, halt's Maul. So, du Schwein, das ist ja toll. Dich mach ich platt. Null, du Hemd. Du Widerling. Was hast denn du zu melden hier? Fass mich an. Kurz gesagt, die stürmen den Laden, verteilen sich überall und mischen sich unter die anderen Gäste. Schon erscheint die Polizei. Alles wieder gut. Der Künstler signiert den Polizisten die Knüppel. Die Polizisten nehmen einen Schluck Sekt, die Schläger schauen sich die Bilder an. Jetzt beginnt die Debatte, was das jetzt war. Ein Ausbruchsversuch des Lebens. Oder der Einbruch der Kunst aus den künstlichen Bildern in diesen Raum hier. Nur inszeniert. Was ganz was Perverses. Dann gehen alle nach oben, in die Wohnung. Dort ist jetzt der große Empfang. Riesige Räume, Blumen in den Ecken und Kunst überall. Bücher jede Menge, Wohlgeruch und die schönen Menschen von vorhin. Am Balkon geht der Blick weit über die nächtliche Stadt. Und rauschend rauscht es dahin, das Rauschen des Lebens und der Reden. Was kauft sich so ein Sammler eigentlich? Kann er auch den Geist mitkaufen? Selbstverständlich. Denn er zahlt für seine Sehnsucht, wild und frei zu sein. Total. Ein unbedingter Mensch, in dem er seine weltinterne Bindung an den Status quo... Aha. Und nebenan ein leichteres Gespräch. Feier der Farbpracht nochmal. Auch hier hängen ja Bilder. Und das Märchen von vorhin wird fertig erzählt. Der Künstler und sein König. Das läuft natürlich raus auf was ganz Gegenwärtiges, die Macht betreffend. Wie die Distanz zu Gegenmacht und Macht die Kunst politisiert. Auf heimliche, versteckte Art. Wobei nicht zu vergessen ist, dass gleichzeitig geflirtet wird. An jedem Eck, in jedem Raum, an jedem Tisch. Natürlich. Klar, dass tolle Frauen da sind. Und die Männer zeigen, was sie haben. Schauen, quatschen, geben an. Gegockel hier, Gekreische da. Und wem's nicht passt, der kann ja gehen. Debatte über Abstraktion. Das ewige Gespräch, das ich mit Albert führe, dass auch gemalte Bilder mehr sein müssen als abstrakte Bilder. Fertig. Dass man in jedem neuen Bild den ganzen alten Schwachsinn neu mit aufzuwerfen hätte, als hätte man noch nie etwas gemalt. Aha. Dass es in dem Sinn Leistungen und Fortschritte und abgehakte Dinge gar nicht gibt. Genau. Dass jedes Bild auch im Abstrakten... Hochinteressant. Direkt daneben reden andere über anderes. Er war beim Essen. Sie im Theater. Sie fragt nach Fußball. Er nach Kollegen. Im Nebenraum tanzen sogar welche. Ein Blick ganz kurz in diesen Raum der Lust an der Musik. Schön laut vor allem. Wenig Worte. Angenehm. Da liegt ja jemand. Auf dem Boden. Zwei, die da echt liegen. Ist ja wirklich lustig. Die liegen da zu zweit am Boden. Und bewegen sich sogar ein bisschen. Hoppala. Was machen die denn da? Schön dunkel hier. Schön laut. So langsam wird es leerer. Die Szene hier neigt sich dem Ende zu. Ein Hund bellt leise. Und man hört, wie jemand sagt... Ich höre den Herzschlag deines Herzens, mein Herz. Was sagst du? Natürlich, auch. Palette, alle. Klar. Das war's. Er kann nicht mehr. Er geht jetzt heim. Hinaus. Hinaus. Wohin? Das weiß kein Mensch. Das ist der Unterschied zum Kunstwerk hier in diesem Raum. Dass nie und nimmer offen ist, was gleich geschieht, wie alles ausgeht, das steht fest. Das ist der Tod der Kunst. Dass sie schon fertig ist und vier noch nicht. Schau. Da. Oh ja. Mensch, toll. Sechster Akt. Hand on breast 19. 90 2 4 5. four, by, three, six, six. Jeff Koons. Drittens, Palette. Schatz, nein, ist aber wichtig, bin beschäftigt, mich ekelt vor dir. Was? Es ist aus. Lass mal schnell reingehen. Unbedingt. Sau kalt heute. Quatsch. Mich friert aber. Pussy. Heute gebe ich derart Gas. Ich auch. Ich baller mich heute sauber zu. Genau, ich auch. Lass mal gleich loslegen. Genau. Sie trinken einen Schluck, sie legen sich die Leinen, sie reden aufeinander ein, sie nehmen noch ein bisschen Kokain. Ah. Nicht schlecht. Im Gegenteil. Lass mal so langsam wieder reingehen, oder? Ja, genau. Keller. Wieso schlägt der Mann die Frau? Goldener Mann schlägt Schlampe. Warum? Er hasst sie. Warum? Weiß ich nicht. Die schreit ja richtig. Stimmt. Kaputte Szene. Was macht die Frau mit ihrer Hand? Nackte Frau, allein, mit sich beschäftigt, lustlos, genervt, geschäftsmäßig, gelangweilt von sich selber und der Idee, eben kurz scharf gewesen zu sein. Worauf eigentlich? Sie strengt sich bisschen an, flach kommt eine kleine Welle der Entspannung. Orgasmus wäre schon zu viel gesagt. Sie führt die Hand zur Nase, riecht. Ganz schönes Bild. Schön nennst du das? Wie denn sonst? Finster, bitter, weiß nicht. Aha. Ich kenn dich kaum wieder. Ist doch toll. Nein. Wieso denn? Ich weiß nicht. Kann ich deine Hand mieten? Wie kommst du denn darauf? Na, wie du hier stehst. Wie denn? Tut mir leid. Entschuldigung. 20? Ich glaub, du spinnst. 30? 50, 40, ey, Alter, mach dich dünne hier, ich bin doch nicht... Schöne, große, helle Frau, die sich rasiert. Ein Bein hochgestellt auf einen Hocker, alles weiß eingeschäumt. Toll. Lässig gebückt, über sich selbst, sehr konzentriert. Herzlich willkommen im Partykeller von Sat.1 und falls Ihnen mein Benehmen heute etwas exaltiert erscheint. Harald Schmidt? Es wird Frühling. Hallo, mein Lieber, ich bin's. Hey. Typ mit Telefonhörer in der Hand, in der anderen Hand Dingens, macht da rum. Redet und hört zu. Ja, und? Neben ihm Maggie Reiser, hält ihm ihre Achselhöhle hin. Die Hügelchen, sehr geil. Nackte Frau auf einem Sofa. Die Hand vorne im Schoß. Schau, ein kleiner Hund zu ihren Füßen eingerollt. Der nicht nackte Frauenrücken der Magd. Baum, Säule, Abend. Oh, Joe, was hast du gemacht? Frau, die schreit, keift, brüllt, schimpft. Sich hysterisch überschlagende Stimme. Extrem penetrant. Mann, der abgewendet steht. Eingefroren, starr, erwartet. Magst du's, wenn ich dich schlage? Nein, wirklich. Gut, dann schlage ich dich. Kaputter Typ, kaputte Frau. Junge Frau mit Taubenfeder. Alte Frau. Verwahrlosung. Selbstmordbild. Sie brabbelt wirres Zeug. Kein Mensch weiß für wen. Nicht zu verstehen. Was? Wie sie schaut, wie sie geht. Ein letzter Mensch im letzten Augenblick. Ich habe vorhin auf dem Weg hierher völlig meinen Kopf verloren. Ist ja herrlich. Nein, ist furchtbar. Ist der Horror, echt. Echt? Offenheit, Schutzlosigkeit, Präzision, banal, grandios und alltagsmäßig tragisch-träschig. Bild im Bild, Momente, Melodie. Darf ich auch mal? Was? Mit dir ficken. Moment. Wieso? Weil er noch ein bisschen braucht. Jetzt darfst du. Ist er jetzt fertig? Ja. Aha. Komm her jetzt. So? So? Genau. Warum schreist du so? Da macht's mir mehr Spaß. Und dann? Dann kommt's dir auch. Und dann? Dann kommt der Nächste dran. Die anderen wollen doch auch noch alle. Ach so. Ja. Schade, das war ja echt schön so. Betrunkener Mann schlägt Frau. Nochmal das ewige Bild. Bitte nicht ausmalen. Wieso denn nicht? Ich hasse das. Ich mag das nicht sehen. Betrunkener Mann schlägt seine Frau. Gehört die etwa ihm? Tolle, blöde Frage. Also, betrunkener Mann schlägt daheim die Frau. Kommt heim, sperrt ab und so weiter und so weiter und so weiter. Dein Busen ist schöner als der von der. Findest du? Ja. Das freut mich. Mich auch. Motiv am anderen Ende des Bodens. Abstrakte Geschichte. Bild der Gegenwart. Entgegenwarten, dann kaputte. Auch Menschen. Alle? Immer? Die Gewölle. Der Mann zur, die er. Und umgekehrt natürlich sie zu ihm. Verstehe, es reicht. Letzte Szene, Keller. Letztes Bild hier, schnell. Typ am Schreibtisch, Stift in der Hand, steht auf, schreibt. Schatz. Nein, ist aber wichtig. Steht wieder auf, geht auf und ab, schreibt, Bücher am Boden, Papiere, alles da voll, Kopf gesenkt, schreibt da also, nickt, ja, ja, ja, und steht ja, ja, wieder ja. auf. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Geht auf und ab, redet, ja, ja, ja. redet ja. da dauernd, schreibt, was er redet, ja, ja, nickt, ja, ja, wie er schreibt, ja, schreibt, ja, ja, wie er spricht, ja, ja, ja, nickt ja. mit dem Kopf, wippt mit dem Knie, schreibt, was er hört. Hört, was er denkt, denkt, was er sieht. Bilder aus Worten, Sache der Stille und Lärm. Sehr großer Lärm. Wenn's nicht ein Sturm ist, wozu? Wozu dann? Vergiss es! Wenn es nicht aufschwingt von selber. Wer wird es wollen? Wenn es nicht kommt, wie es ist, weil es halt will. Ist doch egal. Wenn sie nicht da ist, die Weise, weil sie nicht mag. Vergiss es! Wenn es nicht will, wie man denkt. Erwartet und hofft. Und wenn sie dann kommt, wie sie ist, wie ist sie? Ah ja, da. Da war sie gewesen gerade, die Schöne. Vergiss es! Was? Können wir noch was zu trinken haben? Wir machen so langsam Schluss. Echt? Jetzt schon? Weißt du, wie viel Uhr wir haben? Nö. Du schaust auch aus. Dieser Mercedes. Der was? Oh, ganz nagelneu. Wie? Spaghetti. The what? Sollen wir mal aufstehen? Nö, wieso? Ist doch geil hier unten. Dann lass mal noch mal einen bauen. Gute Idee. Hast du das Piece oder ich? Keine Ahnung. Schau doch mal. Wo hat dich das vorhin hingetan, hä? Gute Frage. Haben wir eigentlich noch Koks da? Nö. Sollen wir noch was kaufen? Ist der noch da? Ich dachte, der wäre schon wieder weg, der Kollege mit dem Kokain. Soll ich mal gucken gehen? Oh, nö. Lass mal lieber erst noch mal einbauen. Stimmt. Bloß keine falsche Hast, bloß jetzt nicht. Gib mal das Piece. Ich dachte, du hattest das Piece. Echt? Ich? Und jetzt? Ja, was jetzt? Zu mir? Oder zu mir? Zu dir. Bei mir schaut's aber brutal asozial aus. Bei mir auch. Ist doch scheißegal. Hinlegen, Video gucken. Genau. Und dann schön einschlafen zusammen. Wollen wir endlich mal gehen? Oh ja, los. Schatz. Ja? Ich liebe dich. Psst. Wie vorhin. Sie poppen, sie ficken. Sie tun es, sie machen es. Wie war das da eben? Sie poppen und ficken, sie tun es, sie lachen. Ach so, ja, genau. Sie machen es sich und sie machen es sich und sie machen es ihm und sie kommen zusammen wie er. Sie tun es, sie machen es. Die Küsse. Sie schreien. Sie schweigen. Sie lassen es krachen. Und zwar. Aber richtig. Verstehe. Verstanden. Sehr schön. Ganz toll. Dann aber. Dann. Und dann aber. Dann. Schatz? Nein. Ist aber wichtig. Bin beschäftigt. Mich ekelt vor dir. Was? Es ist aus. Siebter Akt. Auf überwachsenen Pfaden. Hamsun. Fünftens. Das Bild. Erste Szene. Vision. Dann ging ich raus. Plötzlich war es still. Und diese Stille, Ruhe, auch in mir. Und ich atmete ein. Ich blieb stehen, ich lauschte und dachte, ja, genau. Sehr geil jetzt, diese Ruhe plötzlich. Die Stille, das auf mich zu von den Nichtworten her. Verrückt der Mensch, ja. Was man so macht, alles. Wie man lebt, dieses Viele. Und wie man das überhaupt aushält als so ein Einer in sich. Wo genau und wie geht das? Wer ist da in mir? Dieser Tragende, der so vieles tut und trägt und dauernd macht und meldet, klaglos meistens. Toll! Nicht so direkt gedacht, diese Fragen, mehr nickend gefühlt, dass es schön ist, dass es so ist. Draußen, wie gesagt. Und es war Morgen und die Stille jetzt stand da, war absolut grandios. Und ich atmete ein und ging so dahin und nickte wieder, innerlich vollkommen heiter und mild gestimmt. Eine schöne Sache. Ein Tag Leben und drei Nächte. Die sieben Bilder in der Galerie. Nicht übergroß, gerade richtig, so dass man denkt, wenn man das sieht, ja doch, das passt. So war das, dass es manchmal geht und manchmal geht's halt nicht. Man sieht ja den Sinn im Streit, die Grenze. Das Ende, den Hass, die Fluten des Schwachsinns, Zusammenschlagen über allem, den Verfall, das Kaputte, die Störung, Fragment und, was auch jeder kennt, bis zum Überdruss kennt, Negativität, Kritik und Abscheu, Ablehnung, Reflexe von Ekel, ununterbrochen und überall, automatisch, permanent, als gäbe es nichts als das, nichts. Ja, nichts als Nein. Absolut und ununterbrochen und sonst nichts. Und man weiß, dass es falsch ist, was daraus folgt in einem. Sehnsucht nach Nicht-Nein, das ist ja klar, Entschuldigung, so einfach ist das. Ist das auch. Und wem es nicht passt, der kann ja... Ja, was? Was jetzt? Gehen? Und ich sah, dass es da vor den Bildern, ja, wie es da war. War es denn gut? Ja, was? Was jetzt? Dass es gut war da. Da war es gut, da war ich gern. Da waren Trost und Präzision und mehr, Ballung, Wucht, Totale. Da war das alles irgendwie zusammen noch. Also allein jetzt wieder in der Galerie. Das Fest war vorbei und die Gläser und Aschenbecher waren zusammengeschoben in einer Ecke. Und das Glimmen der Bilder von allen Seiten her, die Erregung, die sie schaffen, ihr Leuchten und Flüstern, ihr Kommen, ihr Ruf, auch tragisch. Ein Mitgefühl ganz allgemein, wie weit es schon ist und doch noch so jung, was vor uns liegt. Alles. Und sah ihnen das sehen und aufatmen, nicken und gehen. Und ging also heim, nach Hause, schon müde beinahe, und hörte es bumpern im Herzen. Bedumm, bedumm. Hielt still kurz und lauschte. Jeff Koons. Stück von Reinhard Götz. Hörspielbearbeitung Oliver Sturm. Es sprachen Jens Wachholz, Katrin Angerer, Fritzi Haberland, Astrid Meierfeld, Katja Teichmann, Mira Partecke, Sven Walser, Konstantin Graudus, Guido Lang, Jürgen Elbers, Martin Engler, Traugott Bure, Svetlana Schönfeld, Gerd Warmeling, Thomas Thieme. Das Obdachlosentheater Ratten 07, Schauspielschüler der Hochschule Ernst Busch Berlin und viele andere. Ton: Gertraude Paasche und Daniel Sänger. Schnitt: Andrea Frommhagen und Regina Kraus. Regieassistenz: Birgit Kehrer. Musik: Gerd Bessler. Regie: Oliver Sturm. Produktion: Südwestrundfunk, Norddeutscher Rundfunk 1999. Dramaturgie: Klaus Schmitz.